Das Kapital ist heute mobiler als nach dem Zweiten Weltkrieg, genau wie die Menschen heute mobiler sind. Zugespitzt könnte man sagen, dass alles global geworden ist, nur die Nationalstaaten sind immer noch ziemlich national. Das schadet vor allem der Steuergerechtigkeit. Ich habe mal ein Interview mit einem Vermögensberater geführt, der mir ganz offen erklärte, dass natürlich wirklich niemand, der reich ist, keine Steuertricks nutzt. Er sagte das, als würde er mir erklären, dass Käsekuchen gut zu Kaffee passt. Als wäre es ein ganz einfacher, logischer Umstand, von dem jeder Mensch weiß und den jeder Mensch komplett verständlich und in Ordnung findet. Der Wunsch nach Gleichheit lässt sich deshalb nur global denken. Ohne einen weltweiten Bankdatenaustausch wird nichts besser, denn das Kapital kann einfach in andere Länder flüchten. Dieser Austausch ist möglich, er ist nur politisch bislang nicht gewollt. Wir haben uns angewöhnt, Eigentum als unberührbar zu betrachten, weil sich die breite Masse unter Eigentum das Haus im Grünen vorstellt, das sich die Großeltern vor 20 Jahren zugelegt haben. Eigentum als Belohnung für Leistung. Aber das ist natürlich eine überholte Vorstellung. Eigentum hat mit Leistung nur noch wenig zu tun. Eigentum ist berührbar und eine Politik, die danach handelt, ist denkbar. Was haben sich die Deutschen etwas schwer getan, den Mindestlohn einzuführen? Man dachte, alles würde zusammenbrechen, wenn Menschen für ihre Arbeit mindestens 8 Euro pro Stunde bekommen. Nichts ist zusammengebrochen. Es ist nur eine seit Jahrzehnten eingeschliffene Ideologie, die uns davon abhält, über Eigentum und Verteilungskonflikte zu sprechen.